Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 578 an Schiller. Die zwei Akte Wallensteins sind fürtrefflich und taten beim ersten Lesen auf mich eine so lebhafte Wirkung, dass sie gar keinen Zweifel zuließen. Wenn sich der Zuschauer bei den Piccolominis aus einem gewissen künstlichen und hier und da willkürlich scheinenden Gewebe nicht gleich herausfinden, mit sich und andern nicht völlig eins werden kann, so gehen diese neuen Akte nun schon gleichsam als naturnotwendig vor sich hin. Die Welt ist gegeben, in der das alles geschieht. Die Gesetze sind aufgestellt, nach denen man urteilt. Der Strom des Interesses, der Leidenschaft, findet sein Bette schon gegraben, in dem er hinabrollen kann. Ich bin nun auf das Übrige sehr verlangend, das mir nach ihrer neuen Anlage ganz neu sein wird. Nachdem ich heute früh ihre beiden Akte mit wahrem Anteil und inniger Rührung gelesen, kommt mir das dritte Stück vom Athenäum zu, in das ich mich einlasse und worüber mir die Zeit verstreicht. Die Botenstunde schlägt, und hier nur noch gute Nachricht, dass ich durch ihren Zuruf ermuntert, diese Tage meine Gedanken auf dem trojanischen Felde festgehalten habe. Ein großer Teil des Gedichts, dem es noch an innerer Gestalt fehlte, hat sich bis in seine kleinsten Zweige organisiert, und weil nur das unendlich-endliche mich interessieren kann, so stelle ich mir vor, dass ich mit dem Ganzen, wenn ich alle meine Kräfte drauf wende, bis Ende Septembers fertig sein kann. Ich will diesen Wahn so lange als möglich bei mir zu erhalten suchen. Wallenstein schicke ich morgen wieder zurück. Grüßen Sie Ihre liebe Frau, der ich eine bessere Gesundheit wünsche, und rücken Sie dem Schlusse des Trauerspiels glücklich immer näher. Weimar, am 9. März 1799. G.